2008 Parkhaus Production, der Roster, ha? J-O-N-B to Ibiza, ha? Das Spiel des Quanten. Das Spiel ist eröffnet, deshalb wirft rüber Karten. Jedes Feld zeigt mit dem Weg die gleiche fast schon wie Orakel. Es ergibt alles deinen Sinn bei dem Scheißfeld. Spiel es tief, ich förmlich an, ich ändern auch wenn ich weg bin. Ich bin am Zug, ich pendle. Jetzt ist die Abfahrt. Hab zwar kein Vehikel, doch ein tüchtiges Fahrrad. Du liest die Regeln, ich dreh mit deiner Proper Wunden. Ich spritze in die Gesicht wie im Garten der Brunnen. Ich bin krank, ihr denkt, ich hätte zu viel Sauspack geguckt. Doch steh unter Stress, das Spiel hat mir einen Auftrag gedruckt. Ich hab gesagt, ich soll all das Leben einfach auslöschen. Auf die Selbstmörder, die auf ihren Körper raus möchten. Egal, ich versuch's, mein erstes Ziel des Spiels ist der König von Baidu. Ich komm nicht dahin, ich hab kein Geld für das Flugzeug. Mein Körper ist gefroren, da mich die Wut träumt. Wo führt mich mein Weg heute noch hin? Im Spiel des Kranken. Was passiert, ich hab gar keinen Plan. Beim Spiel des Kranken. Wo bleibt bei dem Spiel bloß der Sinn? Im Spiel des Kranken. Parkhaus Teil, der Kopf gegen die Wand. Ich muss für Geld borgen, doch ich habe keine Verwandten. Das Spiel fordert mich dazu und ich werde zur Schlampe. Als Callboy klopfe ich an Türen deiner Tanten. Denn es ist nicht das Spiel des Lebens, sondern des Tanten. Um den König zu opfern, opfer ich mein Wochenende. Ich fühle dabei nichts, als hätte ich nur Knochenende. Ich spiele in Baidu, stehe am Palast und knie nieder. Doch die Wachen sagen mir, der König sei ein Kiefer. Ich ist der Zwang, der mich zwingt, das Spiel um wahr zu fahren. Der Teufel kommt und holt mich, ist, was die Karten sagen. Lang und bin verzweifelt, denn ich bin süchtig danach. In letzter Zeit war ich doch so tüchtig und brav. Warum soll ich aufhören, bin er stets noch am Anfang. Verfolge meinen Dieb, Kopf vor und spring die Wand an. Ich würfel noch ein letztes Mal, ich hoffe es ist das Ende jetzt. Die Würfel wollen langsam doch zeigen, plötzlich 666. Wo führt mich mein Weg heute noch hin? Im Spiel des Kranken. Was passiert, ich hab gar keinen Plan. Beim Spiel des Kranken. Wo bleibt bei dem Spiel bloß der Sinn? Im Spiel des Kranken. Parkhaus Teil, der Kopf gegen die Wand. Oh mein Gott, Bär, was machst du mit der Uzi da? Auch nicht Bär, ich bin kein Musiker. Nenn mich Lucifer, dein Herrscher der Unterwelt. Du wirst gleich zerbrochen wie eine Vase, die wohl runterfällt. Der Körper ruft an mich, um die Menschheit zu vernichten. Als wärst du wie verbogen, werde ich dich schlichten. Ich beende das Spiel und für euch gibt es kein Zurück. Ihr seid nur wie Werden, denn ihr werdet von mir klein gedrückt. Wo führt mich mein Weg heute noch hin? Im Spiel des Kranken. Was passiert, ich hab gar keinen Plan. Beim Spiel des Kranken. Wo bleibt bei dem Spiel bloß der Sinn? Im Spiel des Kranken. Parkhaus Teil, der Kopf gegen.